Bartok und Janáček miteinander zu vergleichen. Ich gestehe, dass das mir nicht selber eingefallen ist, sondern ich habe das in einer Anmerkung der Philosophie der Neuen Musik von Adorno gelesen. Er nennt diese beiden Namen zusammen. Und man kann sagen, dass sie in besonderer Weise zusammengehören. Sie haben sehr ähnliche Ausgangspunkte, wenn auch diese Ausgangspunkte in ganz verschiedene Richtungen gehen. Bartok ist 1881 geboren und 1945 gestorben. Sein Mittelpunkt ist Budapest. Janáček ist eine volle Generation älter. Er ist 1854 geboren, 1928 gestorben. Sein Mittelpunkt ist Brünn. Eine Beziehung zwischen beiden ist nicht nachzuweisen. Nun möchte ich zunächst sagen oder anknüpfen an Bartoks Theorie. Der erste Teil des Abends geht mir über Bartok, der zweite Teil geht mir über Janáček. Nach Bartoks Theorie ist die folkloristische Musik und eigentlich alle Musik in einer Balance zwischen Tanz und Sprache. Er weist das schon an den urtümlichen Modellen nach. Tanz, das ist der rhythmisch-räumliche Typus der Bewegung, der Dichter dem Leib verbunden ist, der Spannung und Entspannung kennt, der Schwere und Elastizität kennt, der organische Schwingung kennt, Metrum und Periodik. Tanz ist vielleicht mit einem Wort ein Ausdruck der Lust am Hier, deren Sprache der andere Pol, das melodisch-deklamatorische Element ist, der expressiv-dynamische Typus, der anarchische Gestus, der herausstrebt, espressivo heißt ja auch heraus mit dem Ausdruck, prozesshaft eventuell einem Ziel entgegen. Der sprachliche Pol der Musik rebelliert immer gegen das Metrum, will sich ihm nicht fügen im Gegensatz zum Tanz. Und wenn der Tanz die Lust am Hier ist, so ist die Sprache eine Sehnsucht nach dem Dort, ich meine die künstlerische Sprache. Das ist nun nicht nur so bei den urtümlichen musikalischen Gestalten, sondern in aller Musik. Und man wäre ganz gut beraten, wenn man vor aller Analyse eines Musikstückes diese Balance versuchte herzustellen, wobei das Interessante ist, dass man in expressiven Stücken, also die besonders auf der Seite des Sprachlichen stehen, gerade den anderen Pol, das Tänzerische, suchen müsste, um diese Balance zu finden, und umgekehrt in tänzerischen Stücken gerade das Espressivo. Bartok hat nun in der Folklore einen kollektiven musikalischen Urgrund entdeckt und es kommt bei ihm zu einer sehr merkwürdigen Konfrontation, nämlich der Konfrontation seines eigenen fortschrittlichen modernen Bewusstseins, seines Bewusstseins als Komponist und des archaischen Bewusstseins seiner gewissermaßen zeitlosen Modelle, die er eben als Forscher gefördert hat, zutage gefördert hat. Also eine, ja, fast könnte man sagen, Spaltung des Bewusstseins zwischen modernem Ich und einem ganz alten Wir, kompositorisch gesprochen, zwischen impressionistischem oder neoklassizistischem, zeitweise sogar dodekaphonischem Verfahren und uralter Pentatonik und modalen Tonarten. Und das ist das eigentlich Aufregende, wie immer wieder diese beiden Bewusstseinsebenen in ihm, eigentlich kann man nicht immer sagen, besonders nicht im mittleren Werk, sich miteinander vereinigen, sondern in schärfster Dissonanz zueinander stehen. Mir scheinen das die besten Werke zu sein, wo diese Dissonanz nicht beschwichtigt ist. beides, die urtümliche Musik und das moderne Denken, ist endgültig nicht zu versöhnen. Die romantische Frage, oh, wüsste ich doch den Weg zurück, wie sie in einem Brahms-Lied anklingt, beantwortet Bartok negativ. Es gibt keinen Weg zurück. Gleichwohl will Bartok Einheit und Form, die ihm ja so oft explodiert, weil eben eine Balance zwischen dem frühen, oft kurzatmigen, folkloristischen Material und den langen klassizistischen Bögen, die er versucht, dort heranzubringen, weil das einfach nicht miteinander harmoniert. Bartok sieht den unwiderruflichen Untergang der folkloristischen alten Kulturen. Er beklagt sich darüber, dass in der Türkei die Leute, die ihm vorsingen, schon die, wie er sich ausdrückt, scheußlichen amerikanischen Overalls trüge. Und man könnte hier Bartok mit dem großen nordischen Dichter Hamsun in Beziehung bringen. Da ist eine Parallele, denn auch Hamsun beschreibt in seinem Werk, dass die Dissonanzen zwischen urtümlicher Existenz und Fortschritt in keiner Weise aufzuheben ist. Überall arbeitet nämlich der Fortschritt an der Vernichtung der urtümlichen Existenz. Und das fühlen die Künstler lange, bevor das überhaupt ins allgemeine Bewusstsein kam, wie heute zum Beispiel politisch. So ist Bartoks Ton pessimistisch. Ein Ton der Trauer, ein Ton des Nichtmehr. Vielleicht könnte man Bartok einen radikalen Romantiker nennen. Denn wenn das Lied von Brahms die Sehnsucht aussprach, oh, wüsste ich doch den Weg zurück, dann ist ja Bartok diesen Weg gewissermaßen zurückgegangen als Forscher. Und man kann ihn wohl überhaupt nur verstehen, wenn man seine vier Berufe kennt. Er war Forscher, oder nehmen wir zuerst den Komponisten, das ist für uns das Wichtigste. Dann Musikwissenschaftler, Forscher, Folklorist, Pianist und Lehrer. Und er hat nie Unterricht geben wollen in Komposition. Das war eine Sache der Ferien. Im Semester, an der im Jugendstil errichteten großen Musikakademie in Budapest, da unterrichtete er nur Klavier. Das heißt natürlich nicht, damit ist kein Werturteil ausgesprochen, dass von Bartok keine Zukunftsimpulse ausgegangen werden. Besonders auf dem Gebiet der Klaviermusik, vor allem wohl beim Streichquartett, sind völlig neue Klangregionen betreten worden. Wie verfährt nun Bartok als Komponist? Ich kann natürlich hier nicht im Einzelnen die Kompositionstechnik darlegen, aber ich kann so, dass es jeder verstehen kann, auch wenn er nicht in einem Kompositionsseminar teilnimmt, etwas schildern, was er macht. Er hat es selbst uns ganz leicht gemacht, weil er diese Einteilung, die ich Ihnen jetzt gebe, kommt in seinen Aufsätzen vor. Er sagt nämlich, der Komponist ist manchmal wie ein Goldschmied, der einen sehr schönen Stein findet. Dieser schöne Stein, das ist die folkloristische Melodie. Und nun versucht er, für diesen Stein eine Fassung zu finden. Und so ist diese Fassung eigentlich Nebensache, der Stein soll zur Geltung kommen. Das ist sozusagen die erste Stufe des Bartokschen Komponierens. Wenn er etwa eine Melodie findet, wie die erste aus den rumänischen Volkstänzen, das sind Tänze aus dem rumänischen Minderheitengebiet in Ungarn, das ist eine einstimmige Musik. Diese Musik ist eigentlich nicht bedürftig, begleitet zu werden. Das ist wirkliche Einstimmigkeit. Wenn nun die impressionistischen Tupfer in der linken Hand dazukommen, so ist es, als wenn sie ein archaisches Bildnis haben und einen modernen Rahmen dazu geben. Und ganz eigentümlich ist, wie sich schon in diesen kleinsten Stücken dieser Bewusstseinsgegensatz zeigt. Unten, das ist durchaus späteres 19. Jahrhundert, oben ist archaisch. dann klingt es so. Feststellen, da gibt es dann auch ganz andere Modelle, die nicht die zeitliche Gestaltung haben. Hier haben wir eben der Melodiebau ist ganz einfach zu verstehen hier, nicht wahr? Das sind zeitlich durchaus definierte Gestalten. Wenn Sie aber so etwas hören wie im dritten Tanz, da kommt Asien oder was Sie wollen hinein. Jedenfalls, ich bin kein Folklorist, kein Wissenschaftler darin, jedenfalls kommt hier ein völlig anderer Zeitbegriff in die Musik hinein. Solche Musik kennen wir aus Arabien. Für uns ist das eigentlich keine Zeitgestaltung, sondern es kann immer anfangen und es kann immer aufhören. Es ist ein merkwürdiger Gestus von unendlich weitergehen drin. Und man könnte wohl sagen, ich kann das nicht nachprüfen, aber Bartok könnte das so gefunden haben, hier unten mit dem Dudelsackbass, nicht wahr? Zitiert. Da hat er also einfach eine Musik, die er vielleicht gehört hat, einfach genommen. Und nun, mit einem einzigen Ton, wird nun wieder dieser merkwürdige Gegensatz, denn das Stück wäre sicher weitergegangen. Also können Sie stundenlang improvisieren. Selbstverständlich bleibt der Dudelsackbass unverändert. Bartok verändert ihn aber. Und damit kommt ein ganz merkwürdiges, modernes, eine moderne Belichtung in diese Musik. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, was eine ungeheure Ausdruckskraft in der Veränderung eines Tones, also die Quarte und Quinte, das ist H und Fis und dann wird es G. Nicht wahr? Und dann wird der ganze Dudelsackbass verlegt. Nochmal. Und da bricht er zusammen. Was niemals tun. Stellen Sie eine Musette vor, eine barocke Musette, die plötzlich chromatisch ins Gleiche kommt. Das ist ganz typisch Bartok, denn nun ist seine Interesse das dazwischen. Weder nur die urtümliche Melodie, noch nur die impressionistischen Farben, sondern was ergibt sich, wenn man das in eine Balance bringt? Das eigentlich Unvereinbare, wenn man das vereint. Dann kommen noch zwei Stücke in diesen Tänzen, die Taktwechsel haben. Das heißt eigentlich nicht Taktwechsel, sondern ein sogenanntes zusammengesetztes Metrum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, durchaus impressionistisch harmonisiert und nicht etwa neutral oder auch nicht etwa so, wie es die Folklore so gemacht hätte, sondern es ist immer dieses moderne Bewusstsein bei Bartok auf dem Plan. Und der letzte dieser Tänze, der hat sogar einen tänzerischen Kontrapunkt, einen eigenen Rhythmus. Das ist also trotz allem die Kompositionsart Stein und Fassung, die Version von Bartok, so kunstvoll sie ist, ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist hier, dass die urtümliche Musik erscheint. Und er macht eine kleine Suite daraus, die ich Ihnen mal eben vorspiele. Thank you. Jetzt könnte man über dieses ja sehr bekannte Stück weiter sinnieren, indem man fragt, ja, wie spielt man das eigentlich? Wir wissen ja nicht, wie die Folklore wirklich lautet, was für Rückkommen sie hat, sondern wir machen mit Sicherheit nicht die Rubati, die eigentlich die Hirten gemacht haben, wenn sie solche Musik gemacht haben. Das ist nicht aufzuhellen. Man kann nicht nur sagen, wie mir mal ein Böhme sagte, ja, ja, um Janacek zu spielen, muss man eben in Brünn sein oder da geboren sein. Nicht, das sind wir nicht. Sondern die Idiomatik, die ursprüngliche Idiomatik ist nicht tradierbar. Sie können deswegen, es ist genauso bei Chopin, die ursprüngliche Idiomatik der Masurten ist nicht mehr tradierbar. Das ahnt man so ungefähr. Aber es kommt gewissermaßen eine Ersatzidiomatik aus der Form. Ich habe eben versucht, so zu spielen mit dem Rubato, dass ich die Anfänge von dynamisch-agogischen Kurven etwas ruhig angefangen habe, die Kulminationen wieder etwas verlängert habe und die Bögen, wenn sie auslaufen, etwas klein wenig redundant gemacht habe. Das gibt auch eine rein musikalische Rubato-Kurve. Ich würde nur sagen, querfeldein, irgendwie sollte man das Rubato hier keineswegs machen. Aber das Originale, die originale Idiomatik, der musikalische Dialekt, den diese Stücke sprechen, den können wir wahrscheinlich nicht sprechen. Das möchte ich nur sagen oder eine kleine Anmerkung machen. Wir wissen zum Beispiel überhaupt nicht mehr, wie Bach gespielt hat. Das ist vollkommen unrekonstruierbar. Wir wissen nichts, wir wissen kein Tempo und gar nichts. Da gibt es viele Theorien, aber die ursprüngliche Idiomatik ist verloren für alle Zeit. Wir können also die Interpretation, wie wir spielen wollen, nur aus der Form, aus der Besinnung auf die Form überhaupt erschließen. Dies nur ein kleiner Ausflug, entschuldigen Sie. Jetzt gibt es aber eine zweite Bartok'sche Kompositionsart, Kompositionstechnik, wenn Sie so wollen. Das ist Motto und Fortsetzung. Da kann am Anfang ein folkloristisches Motto stehen und dann gibt es freie Fortsetzung. Und die dritte Stufe, die sich mit dieser zweiten dann sehr vermischt, ist das Destillat. Destillat ist Birnengeist. Da ist die Birne selber nicht mehr vorhanden, aber ihr Geist. Nicht wahr? Die Birne ist außerordentlich gegenwärtig im Birnengeist, aber sie ist selber nicht mehr da. Und dieses Destillat der Folklore, das ist, beherrscht Bartok eigentlich überall. Es gibt ganz wenige Stücke aus der frühen Zeit, wo das noch nicht ist, aber was Sie später hören, ist alles ganz seltsam durchtränkt mit diesem folkloristischen Destillat. Da können wir keine Zitate oder irgendetwas mehr ausmachen, sondern es ist nur das Allgemeine. Nicht? Und wer Bartok hört, weiß das. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst so ein Stück, und zwar das vierte Opus 14, spielen. Das ist also ein teilweise Motto und Fortsetzung und teilweise ist es auch schon Destillat und dann kommen auch einige ganz freie Stücke drin vor. Diese Suite geht also, fängt so an, als könnte es ein rumänischer Tanz sein, den wir eben gehört haben. Das ist wie im Walzer. Ehe es überhaupt anfängt, das ist ein Vorfeld. Also das. Dann kommt die Musik. In diesen rumänischen Volkstänzen vorkommen. Was nun sehr raffiniert ist, und ich weiß nicht, ob das Original ist, das ist, wie sich die kleinen Phrasen zusammenschließen. Also Sie hören ja, das ist ein kleiner Bogen mit der Kulmination da oben und dann der Entspannung und dies ebenso. Wenn er die beiden zusammensetzt in ein Thema, dann fällt die Kulmination gerade auf die Pause, nämlich das heißt, die Pause Natur. Einmal ist eine Pause eine Interfunktion und einmal ist sie gerade ein höchster Spannungspunkt und keine Zäsur. Auf die große Welle aufgetragen sind. Diese große Welle fängt an vom Thema, das Mezzo Forte, und es geht immer weiter zurück. Es ist, als wenn sich ein Zug entfernt, ein Reiterzug oder was sie da wollen, nicht wahr? Es entfernt sich. Exposition, obwohl hier keine zwei Themen sind, aber eine Exposition des ersten Themas. Und jetzt kommt eine Art Durchführung. Dieses Vorfeld, das wird jetzt herumgewirbelt durch die Tonarten, bis so weiter. Das wird oder sogar Harmonik, die ins Atonale mündet, und C, klassische Form. Ich weiß, das ist wie ein Vexierspiel. Und ich finde, es ist gerade in diesem Stück außerordentlich schön gelungen. Hier ist tatsächlich geglückt, dass das Unvereinbare im Moment in einer Balance steht. Nicht? Und das ist das Aufregende bei dem Stück. Und Bartoks großer Moment ist, wenn ihm das gelingt. Dass das eigentlich nicht zusammenkommt. Dass es doch gleichzeitig erscheint. Nun hat diese Suite einen zweiten Satz gehabt, den Bartok leider gestrichen hat. Ich habe den mal geschenkt bekommen und dann lange Zeit missachtet, plötzlich wieder gefunden beim Aufräumen. Und er wollte also die Suite fünfsätzig machen, sonst hätte ja fast der Name Suite auch keinen Sinn gemacht. Suite. Eigentlich müsste man hier drüber schreiben, Sonate in vier Sätzen oder sowas. Aber die Suite hat es wirklich einmal gegeben, den Satz hat er aber unterdrückt. Dieser Satz hieß folgendermaßen: und ist nun gar nicht folkloristisch, sondern eine Art Meditation, sehr pessimistisch, insofern jedes Mal von einem höheren Punkt eine wie willenlose Kurve sich zum Nullpunkt senkt. Und das Ganze steht auf dem Orgelpunkt und kommt von diesem Orgelpunkt nicht los, nur einmal in der Mitte, das ist ein großes Ereignis. Ein Satz, der sehr schön passen würde für die Tüte. Warum er unterdrückt wurde, hat wahrscheinlich zwei Gründe. Nämlich, der nächste Satz, der nun kommt, ist einfach zu ähnlich. Der heißt nämlich... Das sind ganz ähnliche Klänge. Und vielleicht wollte er auch den letzten Satz, die Bilanz des letzten Satzes, der auch ganz langsam geht, nicht vorwegnehmen. Und es könnte auch sein, dass ihm dieses Stück schon zu redselig war. Denn das Wunderbare an diesem Stück ist, dass es wie, also bis in alleräußerste Kürze zusammengedrängt ist. Und darin liegt eigentlich die Schlagkraft eines solchen Stücks. Das ist ja längst nicht immer bei Bartok so. Das ist dann wieder im Mikrokosmos so, aber 1916 eben doch eigentlich noch nicht. Es kommt also, dass der heutige zweite Satz, frühere dritte Satz, ein Scherzo von ziemlich provokativem Charakter. Umgekehrt. Immer einstimmig. Zweites Thema. Parodistisch ist oder nicht. Ja, man kann hier einen Huhn denken. Ja, diese Art. Bartok hat aber wenig Parodie eigentlich. Es gibt im letzten Quartett parodistische Stellen. Es ist schwer zu verstehen. Es ist. Könnte es auch weniger parodistisch sein. Genau nach Schul. Erstens Durchführung, Einleitung. Kommt Durchführungskern. Und dieser Kern beruht auf einem Orgelpunkt. Thank you. musikalischer Vorgang, das war der Reis, und es setzt ganz brav die Reprise ein. Erstes Thema. Etwas verändert. Pause. Nun kommt das zweite Thema nicht direkt ans erste, sondern ein Überleitungsteil. Heute nicht mehr in dem Maße, ich bin noch an anderes gewöhnt, aber ist in dieser Spielart auch, dieser aggressiven Spielart, doch also einigermaßen verblüffend. Und das Lustige fast, kann man sagen, also eine Art von grimmigem Humor, ist diese außerordentlich brav eingehaltene Form und dieser aggressive Inhalt, nicht wahr? Das ist dieser Widerspruch. Der dritte Satz ist ein arabisches Modell. Und hier kommt nun wieder ein ganz anderer Zeitbegriff hinein. Das heißt, kein fest umrissener Zeitbegriff, wie in diesen Formen wir eben gehabt haben. Unser westlicher Zeitbegriff, wo etwas einen Höhepunkt haben muss oder ein Prozess sein muss oder ein Vorher und Nachher und so weiter. Das ist eigentlich in diesem Thema nicht, sondern es ist genau wie hier. Es könnte eigentlich immer weitergehen, über einer Rollfigur. Strikt viertaktig, aber wenn Sie verstehen, die Tendenz, die hier drin wohnt, ist eine Tendenz, die von unserer Musik vollkommen wegführt, von einem in sich gegliederten Zeitverlauf. Das wird hier, und das ist auch so eine interessante Sache, ich war jetzt am Budapester Bartok-Kongress und Bartok wurde gefeiert als Mittler zwischen Ost und West, ist er tatsächlich. Wenn man solche Stellen sieht, wie er dieses Material, was eigentlich ins Unendliche sich fortspulen will, dem westlichen Formbegriff unterwirft. Da kommt also, macht sich die Rollfigur selbstständig. Auf C, in dem gewissermaßen geschüttelt wird C und Fis mit Dissonanzen. Ich glaube überhaupt, dass Bartok am Anfang der neuen Musik steht, bei ihm ist die Tendenz zum Geräuschhaften außerordentlich stark. Sie wissen, dass in der neuen Musik Geräusch und Ton etwa in derselben Funktion sind, also in dieselben sind Elemente der Tonkunst, während früher das Geräusch ja doch sehr am Rande, es gibt ja auch schon Stellen bei Beethoven und so weiter, wo das Geräusch außerordentlich wichtig ist, aber die neue Musik insgesamt, denken Sie auch die Streichquartette nicht, wenn Sie Collegno geschlagene Stellen hören oder so etwas, das ist alles in diese Richtung. Nun kommt also ein großer Aufschwung, Höhepunkt und Abschluss, aber es bleibt die ganze Zeit auf dem Orgelpunkt. Ich mache eben Schluss. Jedenfalls diese Musik wohl auch ein Kompromiss zwischen Ost und West, oder Kompromiss ist ein falsches Wort, eine Balance, aber doch sehr stark nach der anderen Seite herüber. Und nun zieht der letzte Satz die Bilanz. Und diese Bilanz ist außerordentlich trübe. Alle gezackten, aggressiven Rhythmen sind verstummt. Kürze eine kleine Skizze dieses sehr interessanten Stücks, weil sich eigentlich hier drei Epochen begegnen. Die urtümliche Epoche, in der man die Grundsubstanz der Musik entstanden denken muss. Dazu das Moderne, am Anfang impressionistisch, stand immer weiter bis zum frühen Expressionismus. Und das Ganze wird einer klassischen Form unterworfen. Nicht wahr? Und dann auf die äußerste Kürze zusammengebracht. Und deswegen finde ich solche Stücke außerordentlich interessant. Nach einer kurzen Pause versuche ich Ihnen das nochmal ohne das untische Melodram vorzubringen. Lass aber jetzt den sehr schön am Dampfrad stehen. Man kann es vielleicht mal einfach mitspielen. Wollen wir sehen, wie das wirkt. Ja. Ich spiele es ja jetzt mal mit dem anderen. Wir sind ja in keinem feierlichen Konzert. Also das ist nicht Bartoks Wille, was wir jetzt tun. Aber wollen wir sehen, wie es wirkt. Thank you. ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das in 5 Sätzen spielt, dann ist die gesamte Proportion eine andere. Das Stück ist so stark zyklisch komponiert, dass man ein ganz komisches Gefühl hat, wenn man einen zweiten Satz anfängt und plötzlich ist der ein dritter Satz. Nicht wahr? Das ist eine sehr merkwürdige Sache. Sie könnten das vergleichen, wenn Sie nach einem ersten Sonatensatz plötzlich den letzten finden und dann den zweiten. Oder die Reihenfolge, auf die man eingestellt ist, die ist nicht zufällig, sondern das ist was ganz Wichtiges. Das war ein Experiment. Und ich weiß nicht, ob man es machen soll. Darüber könnte man jetzt eine Diskussion anzetteln. Es ist, glaube ich, noch nie so gemacht worden. Ich habe es auch noch nie so gemacht. Ein bisschen Versuch heute. Nun, am Ende von Bartok, des Bartok-Teils heute, möchte ich ein Bartok-Wort zitieren, was er in einem Aufsatz schreibt. Er sagt, wenn man mit der Folklore komponieren will, dann muss die Bauernmusik wie die Muttersprache sein. Das heißt, die Folklore muss zur eigenen Sprache werden. Und darin liegt, glaube ich, die Utopie, die Bartok vorschwebte. Eine Utopie, die eben nicht Wirklichkeit wurde, die aber die größte Kraft ist in Bartoks ganzen Werk. Eine Utopie also im Blochschen Sinne. Eine Utopie, auf die man ein Leitstern. Er hat da geschrieben, Bauernmusik muss Muttersprache werden. Und wenn das so ist, dann müsste also das Allgemeine jede auch die persönlichste Nuance zulassen. Und es müsste das fast Geschichtslose dennoch aktuell sein. Oder es müsste die unbewusste Kraft namenloser Bauern- und Hirtengeschlechter mit der Mentalität von heute zusammenkommen. Und diese Versöhnung ist sicher Bartoks Utopie gewesen. Im Unerreichbaren liegt eigentlich seine große Kraft. Deswegen ist die Kraft größer im mittleren Werk als im späten Werk, weil im späten Werk immer versucht wird, diesen schneidenden Gegensatz zu überbrücken. Manchmal ist das wie in einer papierreinen Formel gebracht. In dem wunderschönen Stück aus dem Mikrokosmos, das schreibt er drüber wie ein Volkslied. Er will hier kein Volkslied zitieren, sondern das ist ein ausgesprochenes Destillat. Und das ganz Merkwürdige ist, dass diese volksliedhafte Melodie oben von der Gegenstimme unten gewissermaßen negiert wird. Wenn oben die Tonart noch altertümlich klingt, noch vor der Ausprägung von Dur und Moll, also modal, so ist unten so etwas wie Tonart schon vollkommen aufgegeben. Oben spielt noch das Liedchen wie vor sich hin, könnte man sagen. Unten scheinen die Intervallrufe ein zu spät zu artikulieren. Das ist dieser Augenblick des Einstandes. Und war die rechte Hand rein? Eigentliche Konstellation, in der ein Komponist steht, heraus. Eine Pause von vielleicht 10 Minuten. Und da sind die mehrere technische und so weiter. Und alles an den Märkten sind Zeugen dafür, bei der Opern-Elba. Ebenfalls hat er sich der wissenschaftlichen Erforschung gewidmet, wenn auch nicht entfernt in dem Umfang wie Barbara. Seine eigentliche Inspiration ist indessen nicht wie bei Barbara, sondern die Musik seiner Sprache. Und meiner Ansicht nach ist dieser Gesichtspunkt überhaupt noch gar nicht ganz ausgewertet. 1894 bis 1897, also so etwa als 40-Jähriger, hat er eine Theorie der Entwicklung von Melodie und Rhythmus aus der Intonation der Umgangssprache entworfen. Er meint damit also nicht die schriftsprachlich idealisierte Rede und ihren Klang, sondern mehr das Fragmentarische der Sprachformeln, der Ausrufe, der lebenden Rede in all ihren regionalen, individuellen Eigenheiten. Was ihm vorschwebt, sind sprachliche Momentaufnahmen, ein Augenblick, ein aktueller Moment, ein Einmal und nicht wieder, und das kennzeichnet sein ganz eigentümliches Verhältnis zur Zeit. Das ist ganz anders überwacht. Janáček setzt nicht Sprache in Musik, sondern umgekehrt. Er holt die Musik aus der Sprache. Auch Janáček, wie Bartók, stößt auf einen kollektiven Grund, nämlich auf den unbewussten Tonfall der Sprache, der Dialekte und so weiter. Seine Aufzeichnungen sind zum Teil skurril. Der Präsident Beneš sprach heute wieder in Astur. Oder er sagt plötzlich, sein Freund Max Groß, mit dem er sich ganz normal unterhält, bitte den letzten Satz noch einmal. Ich muss die Sprachmelodie aufschreiben. Der ist natürlich etwas verwirrt, denn das kann man nicht nochmal so sagen. Nicht? Das ist ein bisschen schwierig. Sein Ziel ist nicht irgendeine vorgegebene Form, klassizistisch, barock, impressionistisch, sondern er ist auf den unmittelbarsten Ausdruck des Sprachmomentes fixiert. So gibt es bei ihm keine Spaltung des Bewusstseins, wie bei Bartók, sondern sein Ton ist eher einer der Ungeduld des Vorwärtsdrängens. In Janáčeks Fragmenten lebt nicht die Trauer um das Vergangene, wie in so vielen Stücken Bartóks, sondern es lebt Zukunft, sie rufen nach ihrer Fortsetzung, sie sind allerstärkster Ausdruck von Sehnsucht. Ihr Ton ist einer, um wieder mit Ernst Bloch zu sprechen, dessen noch nicht. Janáček ist die Musik des offenen Augenblicks. Ein Moment der Vergangenheit, der sich in die Zukunft findet, das ist Janáček. Janáček sucht das noch nicht im Vergangenen. Entschuldigung, das ist in lauter Formulierung von Ernst Bloch, aber wenn man Janáček spielt, kommt man immer wieder auf diese Formulierung. Was meine ich damit? Janáčeks Fragmenten ruft nach weiter, nach Zukunft, wenn Sie etwa Nummer 3 der Stücke im Nebel. Zeiten, kann man sagen. Ich darf Ihnen jetzt zunächst einmal die Nebelstücke ganz kurz skizzieren. Was ist das, der eigentliche Inhalt des ersten Stückes? Es beginnt folgendermaßen. Sein Aufsatz von Stockhausen, der diese Überschrift trug, und das müssen wir zuerst wissen, wenn wir spielen. Ein zweites Stück hat einen ganz anderen Charakter. Wenn Sie jetzt die Stage-Tour, ich war in der ersten Tour, nicht wahr? Jetzt kommt es. Ganzen, das müssen wir jetzt analysieren mit Noten, nur der Spur nach, der Skizze nach. Das Thema des Stückes ist das Thema, das immer wieder unversehrt aus den größten Zwischenfällen auftritt. Nummer 3 ist ein Bild, man kann sagen, eine Momentaufnahme. Wenn Sie eine Fotografie haben von jemandem, den Sie sehr lieben oder sehr gern haben, und der steht so da, oder irgendeine andere Haltung, und was war der nächste Moment? Das ist wie erstarrt, immer wieder der eine Moment, und deshalb kann man wirklich bei Janáček sagen, es ist eine Momentaufnahme, das hat sich schon angedeutet. Dann kommt vergleichen kann, sondern die Form gehorcht nur dem sprachlichen Ausdruck und ist wie Prosa frei. Vielleicht genügen diese Hinweise schon und ich spiele Ihnen jetzt die vier Stücke Im Nebel. Wobei ich glaube, dass dieser Titel Im Nebel nicht eigentlich impressionistisch gemeint ist, wie bei Debussy von der Landschaft hier, vielleicht auch, aber vielleicht noch mehr im Nebel des Zeitlichen entstand. Denn immer hat es Janáček mit Erinnerungscharakteren und außerdem mit Signalen für die Zukunft zu tun. Thank you. Thank you. Er war sehr cholerisch und hat den letzten Satz in Moldau geworfen. Ein Stück von 1905 auf den Tod eines Arbeiters bei der Errichtung der Brünner Universität. Und ich kann hier nur eine ganz kurze Einführung noch geben. Vielleicht am ehesten noch rhythmisch. Gibt einfach nächstes Thema, das heißt so. Dahinter mitgedacht werden muss. Und der Forderung, die Töne rebellieren gegen diesen Zeitgang. So müsste man eigentlich den Zeitgang, das heißt, das, was dahinter steht, was ich eben mitgezählt habe, wie ein Metronom spielen. Und dagegen, das, was dagegen steht, mit der äußersten, mit dem äußersten Engagement, also im kleinsten darf es Rubato sein, im großen muss es vollkommen. Vielleicht genügt das schon, denn das ist eigentlich das Wichtigste bei diesem Stück. Es sind viele Rhythmen drin, die gar nicht zu spielen sind. Zum Beispiel im zweiten Satz. Eins, zwei, drei. Das ist ein Punkt, der ins Leere geht. Die, da kann man sich vorstellen, aber die, da. Diesen Rhythmus können wir einfach nicht empfinden, denn die Pause können wir nicht betonen. Und so ist das Stück voll von Abstraktionen. Und zwar Abstraktionen, wie sie auch beim späten Beethoven zu finden sind. Aber man muss hier Janáček berichtigen, der Beethoven gar nicht sehr liebte. In Wirklichkeit steht er dem sehr nah. Aber das vielleicht nur als kleine Einleitung zu der nur 12 Minuten währenden Sonate. Das wird etwas zu viel heute Abend. Sonate von der Straße.